hier ist ja kein Mensch, den das was angeht. Dann will ich mal gehen. Kommt ihr mit? Meine Herren, was trotz dieses Zwischenfalls nicht in der Tagesordnung beirren lassen. Herr Präsident, ich denke, es ist für eine Versöhnung noch zu früh. Wir können hier kein Ja oder kein Nein sagen. Die Kluft zwischen Stadt und Land, die ist nur gerissen. Und da helfen keine Beschlüsse. Da hilft nur Zeit. Und eine sehr vorsichtige, sehr sichere Hand. Hoffentlich haben Sie die, Herr Präsident. Und auch die Geduld dazu. Tja. Meine Herren, ich schließe die Besprechung. Assessor Stein, Herr Bürgermeister, Regierungspräsident Tembolius hat soeben die Konferenz abgebrochen. Sie ist gescheitert. Ja, gescheitert. Die Lage ist dieselbe wie vorher. Die Bauern bleiben stur. Tembolius hat die Schlacht verloren. Bitte? Ach, Sie haben wichtigen Besuch. Ja. Ich hänge auf. In 2 Stunden bin ich zurück. Entschuldigen Sie, Herr Gräfer. Bitte Sie. Ja, mein Lieber, wie gesagt, es wurde höchste Zeit, dass die zwei Könige von Altholm miteinander reden. Könige? Inwiefern? Na, Sie der Zeitungskönig, ich der Rathauskönig. Wobei Sie mich doch herzlich gern lieber heute als morgen vom Thron stoßen wollen. Aber Herr Gareis... Nicht? Lese ich etwa falsch? Vor allem in Ihrer frisch erworbenen Chronik? Wird nicht Tag für Tag das Thema Boykott am Kochen gehalten? Wird nicht der Herr Bürgermeister Gareis als Verursacher, Schuldiger, als Sündenbock für diesen unseligen und in Ihren Zeitungen breit gelatschten 26. Juli bezeichnet? Doch nicht Sie, Herr Gareis, der Polizeioberinspektor Frerksen. Frerksen ist doch ganz unerheblich. Um mich geht es. Fort mit Gareis. Unmöglich. Mein lieber Herr Gebhardt, was lässt Sie den Kampf fortsetzen? Nur die Freude, den Lesern Sensationen zu bieten, oder? Wobei es andere Enthüllungen gäbe. Beispielsweise? Darüber ließe sich reden. Vorausgesetzt, ich habe Ihre Zusage, dass vorläufig die Boykottkampagne in Ihren 2 Zeitungen abgeblasen wird. Aber ich kann mich noch nicht festlegen. Sie wollen also nicht. Schade. Ich habe nach dem Telefonanruf eben mit einer verdeckten Karte gespielt. Der Anruf kam aus Stolpe, die Versöhnungssitzung ist aufgeflogen. Die Bauernschaft hat den Präsidenten gröblich beleidigt. Die Vertreter der Landwirtschaft haben unter Protest das Lokal verlassen. Das habe ich nicht erwartet. Sie entschuldigen mich, wir müssen das sofort bringen. Das wird einschlagen. Es wird nicht einschlagen, denn Sie werden nichts darüber bringen. Wer sollte mich daran hindern? Ich. Der rote Bürgermeister, der Bonze. Ich will Ruhe und ich kriege sie. Und wenn ich Nein sage, dann heißt das Nein. Herr Gebhardt! Hier brechen wir lieber ab. Brutalisieren mag in Ihrer Parteimode sein, mir gegenüber. Brutalisieren ist überall da gut, wo die einfachste Vernunft versagt. Guten Tag, Herr Gareis. Halt, Herr Gebhardt, einen Augenblick noch. Ich muss Sie leider polizeilich vernehmen. Es liegt eine Anzeige gegen Sie vor. Eine Anzeige? Erstattet hat die Anzeige der Textilhändler Hempel, der vor 14 Tagen in der Redaktion Ihrer neu erworbenen Zeitung die Chronik vorsprach wegen einer Beilage, einer Werbebeilage. Herr Hempel erkundigt sich bei Ihren Angestellten, wie viel Exemplare die Chronik täglich ausliefert. Die Antwort lautete 7500 Stück. Und zum Beweis wurde ihm eine beglaubigte Bescheinigung gezeigt. Daraufhin ließ Herr Hempel 7500 Werbebeilagen drucken. Herr Gareis, ich habe die Chronik erst vor einem Monat übernommen. Gekauft, wollen Sie sagen? Ja, gekauft. Über die näheren Verhältnisse bin ich noch nicht im Bilde. Nicht? Sie wollen mir ernsthaft weismachen, Sie hätten die Katze im Sack gekauft? Sie? Versuchen Sie doch nicht, den Herrn Bürgermeister Gares aufs Kreuz zu legen.